Bayern 2 Radio präsentiert. Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Das Forsthaus an der Tiroler Grenze, die Isar, die Flößer und der König Ludwig dann und wann zu Gast. Vater Max als königlicher Oberförster, die Mutter führt die Wirtschaft, wenn Sommerfrischler kommen. Man lernt nur in einer solchen Abgeschiedenheit das Vergnügen am kleinsten kennen. Wie viel Freude brachten damals die illustrierten Wochenschriften in das Forsthaus. Dazu Pfeife und duftender Kaffee und ein Kreis von Menschen, die gewillt waren, die Nachrichten aus einer fernen Welt mit Interesse zu hören und sich dabei in ihrem Winkel erst recht wohl zu fühlen. Hätte schon sein können, dass unser Ludwig Thoma ein verhockter Rechtsanwalt und Vereinsspießer geworden wäre. Das Zeug dazu hatte er. Doch dann nahm er lieber die deutschen Spießer auf die Schippe. All seine komischen Geschichten werden im Bürgermilieu spielen, all seine ergreifenden Unterbauern. Und er selbst wird nirgends dazugehören. Denn der kleine viereckige Mann, dessen Vater ein Baum von 1,85 war, wird von klassischen Minderwertigkeitskomplexen gebeutelt. Er will nach oben und sucht unten Zuflucht. Das Haus überm Tegernsee, erbaut im Großbauernstil, soll seine Fliehburg werden. Dort wird ihn erst recht die Einsamkeit einholen. Das stille Behagen im Familienkreis war je zu Ende gegangen, als der Vater mit 52 am Herzschlag starb und der 7-jährige Ludwig zu Verwandten in die Rheinpfalz abgeschoben wurde. Von da ins Studienseminar Neuburg-Donau, wo er durchfiel. Dann nach Burghausen expediert, dann ans Münchner Wilhelmsgymnasium, wo er abermals sitzen blieb. Wohnen musste er bei weitschichtig Verwandten in Pension, allein und fremd. Er ging nach Landshut, schaffte die Matura, zog nach Aschaffenburg, um Forstwirtschaft zu studieren und wechselte abermals, diesmal zur juristischen Fakultät nach München, wo er einer schlagenden Verbindung beitrat. Er soff, war faul und liebte sein Vaterland, schimpfte auf Frankreich und auf die Juden. Schon in Aschaffenburg war er in der Verbindung gewesen, ließ sich mit Schmissen auf der Backe fotografieren und trank Bier wie ein Held. Und wenn wir dann vom Fechtboden heimkehren, sind alle Fenster dicht besetzt und die Helden des Tages sind die, welche möglichst viele Kompressen tragen. Nun in München trat er demselben Chor bei, in dem sich schon sein baumlanger Vater einen guten Namen als Schläger gemacht hatte. Aber der kleine Sohn versagt. Er zuckt beim Fechten, einmal, zweimal und wird für immer aus dem Chor gewiesen. Von da an werden seine literarischen Opfer die Chorstudenten und die Juristen. Er promoviert mit der Note ausreichend, gibt seine Dissertation aber nicht ab. Den Doktortitel führt Thoma nicht ganz zurecht. Zunächst wird er Praktikant in einer Münchner Anwaltskanzlei bei zwei Juden. Noch immer auf dem Weg, ein guter Untertan zu werden, hat er seinen Stammtisch in der Wurstküche und Frauen hat er zum Hormonaustausch. München, 25.02.1893. Lieber Herr Assessor, einmal war ich auf Redoute mit Freikarten. Ich unterhielt mich für meine Person sehr gut und sehr billig. Und seit der Zeit habe ich ein angenehmes Verhältnis und weiß, wo ich zwei Abende der Woche nach Luthers goldener Regel verbringen kann. Neulich war ich auf der Antisemitenversammlung. Es war ein Riesenradau. Die Sozialdemokraten sind sehr gut organisiert. Verrückte Ideen, aber festes Zusammenhalten und zielbewusstes Vorgehen. 25 ist Thoma und ein ganzer Spießer. Der Försterbub aus der Vorderriss, klein, mit Riesenohren. Was soll er in diesem München? Er geht nach Dachau, wo es noch keinen Anwalt gab, und vereinsamt erneut. Keine Kundschaft, keine Freundschaft. Seit dem Tode meiner lieben Mutter habe ich in mir ein so starkes Gefühl der Verödung, dass ich viele sehr unangenehme Stunden und Tage verlebe. Weil er in seiner Kanzlei nichts zu tun hat, liest er. Fontane, Wilhelm Busch, Dickens, Gottfried Keller und viel Historisches, Politisches. Sein Hausgott wird Bismarck, der das Deutsche Reich gegründet und das slawisch vermanschte Österreich hinausgeschmissen hat. In Dachau verfasst Thoma Kommentare für die Augsburger Abendzeitung, worin er die sozialdemokratischen Positionen zerpflückt und er arrangiert die 25-Jahr-Feier des Sieges von 1871 mit ihm als Festredner. Es wird ein Triumph. Seine große, lange Rede auf dem Marktplatz bebt von nationaler Kraft und blondlockiger Friedensfreude mit gezücktem Schwert. Ein Schwulst, ein Schwall, ein Kitschgeschwätz. Von den Ovationen in Dachau berauscht und vom Aufsehen seiner Zeitungsartikel entflammt, will er nun doch die Stadt erobern. Ich bin also endlich und hoffentlich endgültig Großstädter. Du lieber Gott, es gibt so viele Leute hier. Sollten denn da keine in die Kanzlei des neugebackenen Münchner Anwalts kommen? Es ist ja richtig, dass ich noch im Besitze meiner Vorhaut bin. Allein sollte es nicht trotzdem gelingen. Ich nehme den Kampf mit den Rittern ohne Vorhaut auf. Mit 30 lernt er ein strammes Mädchen kennen, eine 16-Jährige mit enormer Büste. Sie ist Tochter eines Nürnberger Getreidehändlers und Kommerzienrats. So könnte unser Ludwig also in die Welt der Geldigen eintreten und pralle Brüste noch als Zuwage bekommen. Da begeht der Großkaufmann einen Fauxpas. Er drückt dem armen Rechtsanwalt beim Verabschieden einen Zehner in die Hand. Ich habe daraufhin das Frauenzimmer links liegen lassen. Im Einakter »Die kleinen Verwandten« werden wir den Personen der missratenden Handlung später wieder begegnen. Im Gedicht »Gleichgültigkeit« entdecken wir den wurstig schnarchenden Fleischbetatscher Ludwig Thoma. Als ich gestern lag in meinem Bette, klopfte es, so gegen Mitternacht. Meine Meinung war, es sei Jeanette. Und natürlich habe ich aufgemacht. Leise kam es jetzt hereingeschlichen, setzte sich an meines Bettes Rand, hat mir über meinen Kopf gestrichen mit der ziemlich großen, dicken Hand. Doch ich merkte bald an ihren Formen, dieses Weib ist ja Jeanette nicht, deren Hüften nicht von so enormem Umfang sind und solchem Schwergewicht. Trotzdem schwieg ich, denn ich überlegte, nicht das Wer, das Wie kommt in Betracht, außerdem die Absicht, die sie hegte, war entschieden löblich ausgedacht. Was bedeutet dieser halb ein Name? In der Liebe ist das einerlei. Man verlangt nur, dass es eine Dame und von angenehmem Fleische sei. Gegen Ende seines Lebens räumte er selbst verwundert ein, dass ich in seinem ganzen Werk keine einzig gute Liebesgeschichte finde. Wozu Frauen? Na freilich, um miteinander ins Bett zu gehen und, falls es wie bei den Bauern sein muss, auch um Kinder zu erzeugen. Das geht mit und ohne Ehe. Ich schreibe für Erwachsene und Freie. Ich überlasse es den impotenten Trotteln, für die Familie oder für dumme Backfische zu schreiben. Wenn meine Bekannten mich für eine Sau halten, weil ich in dem Verdacht komme, den Koitus zu lieben, dann haben sie Recht und Unrecht. Recht, weil ich ihn tatsächlich sehr hoch schätze. Unrecht, weil das Natürliche keine Sauerei ist. Die Liebe kommt bei alledem nirgends vor. Weil der vom 6. Jahr an Vater und dann mutterlose Ludwig einfach nicht weiß, was das sein soll. Und da ihm also die weite Welt der Liebe verschlossen war, wählte er die enge Welt der Bauern als Ideal. Er haute den dekadenten Städtern das gesunde Bauerntum aufs Maul, bog seinen Defekt um zum Makel weichlicher Stadtfrecke. Bei den Bauern, so teilt er uns in mehreren gewissermaßen saukomischen Geschichten und im Einakter Brautschau mit, da schaut man beim Werben vor allem auf Sach, was im Stall steht, wie viel Hochzeitsgut, welche Liegenschaften. Anders als beim Viechhandel darf die Braut notfalls einäugig sein oder schwach im Kopf, solange die Mitgift hinhaut und sie trächtig zu werden vermag. Thoma nennt das einen gesunden Standpunkt. Der Mann ist auf der Flucht vor sich und den Verhältnissen, in die er mittlerweile hineingeraten ist. Denn er ist nun Mitarbeiter und rasch Chef des Simplicissimus, der eben gegründeten und schon meist belachten und gefürchteten Zeitschrift des Kaiserreichs, an der die bekanntesten Dichter und die besten Karikaturisten mitarbeiten. Und Thoma war nun der Kopf dieses Blattes. 832 Beiträge schrieb er in 23 Jahren für den Simpel und geriet dabei in einen wahren Schaffensrausch und bewunderte sich selbst. Ich korrespondierte mit allen möglichen Malern und Schriftstellern, machte Besuche, trieb die Herren zum Zeichnen an und verfasste nebenbei 11 Beiträge für das Heft. Schrieb er im März 1900 an seine Cousine und an seinen nach Paris emigrierten Verleger Langen, dessen Geschäfte den Simpel betreuen, Sondernummern herausgeben, den Buchverlag in Schwung bringen und für den Theaterverlag ein paar Stücke schreiben, Thoma in München besorgen muss. Ich bin geladen mit Humor und freue mich auf die Arbeit. Himmelsakrament! Der Erfolg der Wilhelm-Busch-Nummer machte mir Spaß. Die zweite Auflage ist fast ausverkauft. 60.000! Ich habe verschiedene Pläne im Kopf. So verdammt viel! Ich bin jetzt bis zum Rand gepropft mit den übermütigsten Ideen, denn ich bin so saufidel, so sauglücklich. Ich kann Ihnen das gar nicht beschreiben. Was schreiben Sie für ein Schmarren von unseren Streitigkeiten? Halten Sie mich für ein Arschloch? Bin ich nicht. Sollten wir wieder zusammen sein, streite ich wieder. Sie Nationalheros, Sie Germaniens ach so treuer Sohn, Sie Zipfel. Ein Mann in seinem Element, endlich am Ziel. und doch nimmt Thoma an allem nur von außen teil, als Stubenschreiber. Überall Künstlerkneipen, Promiskuität in Ateliers, doch Thoma ist nirgendwo dabei. Die größten Künstler sind Mitarbeiter des Blattes, von der Reventlow über Mühsam bis Thomas Mann und Rilke, doch der Chef, Thoma, meidet ihre Kreise. Er hat noch immer Angst vor Eleganz und vor den Intellektuellen. Und 1904, nach Fertigstellung der Lausbubengeschichten, worin er ja auch den höheren Ständen eins überbrät, möchte er aus seinem Zwiespalt ein Theaterstück machen. Ich will zeigen, wie ein gesunder, braver Kerl mit reicher künstlerischer Anlage nicht in die reichen Kreise Deutschlands passt. Wie ihn hier alles abstoßen muss. Es sind andere Menschen und es ist eine andere Welt. Es fällt auf, dass seine Freunde allesamt Zeichner sind. Kein einziger Literat. Bloß mit Georg Quere ist er befreundet und mit dem Erfolgsschriftsteller Ganghofer, dessen Berg- und Wiesenromane für ihn keine Konkurrenz darstellen. Die Herren Dichter fühlten sich wohler, wenn sie unter sich waren. Ihnen und ihren Diskussionen zog Thoma die harmlose Runde der Zeichner vor, mit denen er 1904 sogar eine Tour nach Algerien und Tunesien machte, zurück über Italien, größtenteils per Fahrrad, eine gewaltige Leistung. Ende 1901 war er schon mal nach Berlin ausgebüxt, für beinahe ein halbes Jahr, hatte in Frack und Lackschuhen Tanzfeste besucht als gefeiertes Original und war sogar in die jüdisch dominierten Salons gegangen, denn, so stöhnte er selig, sie sind alle ganz verliebt in mich. Begeistert meldet er nach Hause: Vorerst schwärme ich gar nicht mehr für München. Mir kommt im Vergleich zu hier alles so klein vor. In der Fremde blüht er auf, fern den Zusammenhängen seiner trüben Anfänge, der beschämenden Vergangenheit, fern auch von Haferlschuhen und langhaarigen Schwabingern. Konträr zu Oskar Maria Graf streift Thoma sofort die Heimat mit der Joppe ab, um frei atmen zu können, oder aber er verkriecht sich in übergroßer Nähe zu den Bauern, Clinch oder Totaldistanz. Nach den triumphalen Erlebnissen in Berlin reist er zu seinem Verleger nach Paris. Und wieder ist er trunken von der Stadt, den berühmten Leuten, denen er vorgestellt wird, und, wie sich das gehört für einen Provinzler, von den Damen. Nicht bloß außen, nein, auch unterm Kleide strebt man schön zu sein bei den Französchen. Knisternd rauscht des Unterrockes Seide, und mit Spitzen sind geschmückt die Höschen. Bei der Feier seines Bauernromans Andreas Föst in seiner Schwabinger Wohnung fällt ihm eine rassige Fremde auf, sicher im Besitz von Spitzenhöschen, die Kabaretttänzerin Marietta di Ricardo, geboren als Maria Trinidad de la Rosa auf den Philippinen, zurzeit allerdings Frau Schulz, da verehelicht mit einem Berliner Kabarettbesitzer. Thoma kauft sie dem lungenkranken Gemahl ab, landet mit Marion, wie er sie nennt, seinen Hattrick. Erstens heiraten, zweitens ein Rassepferd, das den Schwabinger Möchtegern Bohemiens die Augen aus den ondulierten Köpfen fallen und den Bauern sowieso. Drittens eine, die aus der ängstlich verachteten Bohème kommt und doch ein Kind ist, wie er sie gerne nennt. Max Levogt hat sie in Öl gemalt, tanzend mit nackten Schultern, schwarzem Haar. Der Kunstkritiker Oskar Bie schwärmte in seiner Zeitung so von ihr: O Marietta, wer deinen schlanken Leib sah, wie er sich vom grünen Kleide überhaucht in süßer Lust warf, wer es sah, wie deine braune Haut sich spannte. Dieser Leib und die Haut gehörten jetzt jedenfalls dem Thoma Ludwig, und er nahm sie mit in sein Haus am Tegernsee zu den Bauern. Immerhin ließ er sich einen Tennisplatz anlegen und kaufte einen weißen Panama-Hut. Wenn wir Tennis spielen, ist immer große Gesellschaft da. Ich glaube, das Viehzeug fährt eigens herüber, um Marion anzuklotzen und sich die Frau zu zeigen, die mit dem Thoma durchging. Sie ging bald auch ihm durch, was man verstehen kann. 1907 heirateten sie, Anfang 1910 hockt er nur mehr düster brütend über seinen Büchern. Im August erfährt er von ihrem Ehebruch, man lässt sich scheiden. In seinen Erinnerungen kein Wort über sie. Dafür finden wir sie an vielen Stellen seines Werkes, als Cora in den Lausbubengeschichten, motivisch in seinem Drama Magdalena, das nach seinen Worten von einer armen, dummen Person handelt, die in der Stadt schlecht wurde. Im Waldfrieden als Hausdrachen, der alle Männergemütlichkeit ruiniert, aber dafür fließend Französisch spricht und anerkannt gut Klavier spielt. Und in einer Episode der Onkel-Peppi-Geschichte erkennt man den Kern der Ehetragödie Thomas. Es war der Aufenthalt in diesem öden Dorfe, den sie nie gebilligt hatte. Aber nein, man musste sich in Oberbayern ankaufen. Man musste diese sentimentale Anhänglichkeit an die sogenannte Heimat über alle anderen Rücksichten stellen, und nachdem man einmal dieses grässliche Landgut gekauft hatte, musste man Sommer für Sommer mitten unter den Bauern zubringen, alle höheren Genüsse entbehren, sich von der Gesellschaft zurückziehen. Ach! Eine späte, bittere Einsicht. Er vergräbt sich ganz und endgültig in seinem Prachtbauernhaus und verdüstert Tag um Tag. Wieder hatte er versagt, diesmal als Ehegatte einer so lebenszugewandten Frau. Je weiter ihm sein Heim zerrinnt, desto stärker gräbt sich Thoma in die Heimat ein. Die große Welt, was war das schon? Ehebrecher, Juden und Sozis, Schwabinger, Schlawiner, lauter Nullen. Es wurde mit einem Mal sehr einsam um ihn. Seine engsten Simpelkollegen waren mitten in ihrer schönsten Zeit gestorben. Rasch danach riss es auch seine zwei liebsten Freunde weg. 1907 starb der Simpelkartonist J.B. Engel mit 40 Jahren. 1908 folgte ihm Rudolf Wilke, 34-jährig. 1909 starb mit 40 der Verleger Albert Langen. Zwei Wochen später der Zeichner und Italien-Mitradler Ferdinand von Resnitschek, ebenfalls mit 40. Bloß 3 Jahre älter wurde Thomas' bester Freund Ignaz Taschner, der 1913 folgte. Im Jahr drauf Michel Deng, der Leiter der Tegernseer Bauernbühne, sein Nachbar und Freund aus Egern. Er immerhin wurde 50. Die Freunde tot, die Frau davon, das Haus verwaist. Nun kam der Krieg. Und Thomas klinkte aus. Der seit je in ihm rumorende Deutschnationalismus brach sich Bahn. Thomas spie heißes Eisen und schnaubte Blut. Hatte er früher jeden Krieg als dreckiges Verheizen des Volks durch adlige Laffen verhöhnt, so kannte er nun keine Klassen mehr und keinen Bahnhof. Er peitschte auf zum Dreinhauen, zwang den Simplicissimus zum totalen Kurswechsel, gab Sonderhetzblätter heraus, verfasste Flugblätter zur moralischen Aufrüstung gegen den Feind, den er als freiwilliger Sanitäter 5 Monate lang aus der Nähe gesehen hatte, unter anderem in Galizien. Diesem verwahrlosten Paradies der Jesuiten und Juden. Unter mir das brennende Gorlitze. Der Einschlag der Granaten auf allen Punkten rundherum. Herrgott, ist das schön! Wie viele tausend gefangene Russen wurden an mir vorbeigetrieben, Tiere mit bösartigen, dummen Gesichtern. Und mancher liebe deutsche Kamerad hat sich von mir heben und tragen lassen, und mancher legte mir die Arme um den Hals, vertrauensvoll wie ein Kind. Darüber bin ich im Herzen froh. Übrigens begriff er das herrliche Stahlbad des Weltkriegs rasch als Möglichkeit, all diesen Künstlern, die ihn so verunsichert hatten mit ihren Kaffeehausdebatten, nun eins überzubraten. Hans Aff, der Künstler und Ästhet, merkt, dass sich nichts mehr um ihn dreht. Dies Volk, dem er im Ganzen wohlgewollt, dem er erlaubt, dass es ihm Beifall zollt, jetzt drückt es seinen Gönner an die Wand. Weiß nichts von ihm, denkt nur ans Vaterland, an Krieg und Sieg und raue Männerschlacht. Die raue Männerschlacht, sie ging ganz fürchterlich verloren. Die Hosenscheißer, Dreckhunde, Scheißkerle, Jammerlappen, wie er seine nicht so kriegsbesoffenen Redaktionskollegen genannt hatte, waren richtig gelegen mit ihren Einwänden. Thomas hatte abermals versagt. Und mit Entsetzen sah er nun jene Visagen aus dem Osten in sein Land vordringen, die ihm immer schon ein Greuel gewesen waren. Die verdreckten Polen, die vertierten Russen, die galizische Pest der Juden. Nun endlich nimmt er den Kampf mit den Rittern ohne Vorhaut auf. Freilich in verdeckter Feldschlacht, in 176 anonymen Hetzartikeln, die er alle während eines Jahres für den Miesbacher Anzeiger hinsaut. Erst sein Tod im August 1921 beendet sein dreckig gewordenes Hand- und Mundwerk. Was ist da passiert mit Thoma? Zwar war er nie ein Judenfreund, aber das bewegte sich in den üblichen antisemitischen Gedankenlosigkeiten und Stammtischstereotypen. Es kam allerdings sein Angstneid hinzu, erst auf die besseren jüdischen Anwälte, dann auf die eleganteren Ästheten Schwabings. Drittens war die Revolution tatsächlich stark, ja in Bayern fast ausschließlich von Juden geführt worden, von Landfremden obendrein aus Russland, Galizien oder aus Berlin, was für Thoma mittlerweile auch nicht besser war. Was von Berlin bleibt, ist Roheit, Jahrmarktsgeschrei, gemeine Vergnügungssucht. Die Seite einer Berliner Zeitung. Von links oben bis rechts unten Anzeigen von Tanztees, Preistangos, Kabarettvorstellungen. Die Welt geht unter im Apollo-Theater, Deutschland geht unter draußen vor den Toren Babylons. Welch ein Spießer! Stöhnte Tucholsky über sein literarisches Vorbild Ludwig Thoma. Das also ist der Mann, der im Gefängnis sitzen musste, weil er das Heiligste, wo der Deutsche hat, beleidigt haben sollte. Das ist der Mann, der in den kleinen Städten fast so etwas wie ein Bürgerschreck gewesen ist. Welch ein Spießer! Wo alles kaputt war und verloren, blieb nur die rückwärtsgewandte Sehnsucht, literarisch der wehmütige Blick in die Vergangenheit und privat ein weitwundes Heulen über das so ganz und gar verpfuschte Leben. Thoma schreibt seinen großen Bauernroman »Der Rurp« und den weit zurück ins Behagliche gewandten Roman »Münchnerinnen«, schließt seine Erinnerungen ab und quält sich selbstzerfleischend mit der neu entdeckten Liebe von einst zu Meidi von Liebermann, geborener Feist Belmont. Einer Jüdin, mit einem Juden verheiratet. Aber Thomas Antisemitismus bezog sich nicht auf die großbürgerlichen, quasi deutschen Juden, sondern auf die Umstürzung der Werte durch galizische Kunstscharlatane. Meidi von Liebermann, der er in seinen letzten drei Lebensjahren fast 850 Briefe schrieb und die empört war über seine Hetzereien, versichert er mehrmals, er sei kein Antisemit. Im Übrigen aber weint er sich hemmungslos aus. Verpfuschtes Leben, verlorenes Leben. So viele Jahre einsam, von Reue zerfressen. Ach, wie dürste ich nach einem lieben Worte. Mein Herz ist so wund, so zerrissen. Wer darf dich hindern, gütig gegen mich zu sein? 14 Jahre zuvor hatte er sie kennengelernt, aber nichts unternommen, sie zu gewinnen. Ich hatte die Scheu der Kleinen vor Reichtum. Du warst ein Stern, warst aus einer anderen Welt. Der Försterbub Ludwig Thoma aus der Vorderis, unser größter bayerischer Dichter, war ein armer Kerl.